und hatten die Pest an Bord. In den Kesseln, da faulte das Wasser und täglich ging einer über Bord. Schon 14 Tage, kein Wind in die Segel uns griff. Der Durst war die größte Plage, da liefen wir auf ein Riff. Ahoi, Kameraden, ahoi, ahoi. Leb wohl, kleines Madel, leb wohl. Soff von dem faulen Ast. Die